بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السوق بيت الله دمهان دفلتن الله زيق من هاي البمهات سشكات من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Liebe Geschwister, noch eine kurze Anmerkung zu dem Unterricht. Wir haben beim letzten Mal eine Einführung gemacht, also für diejenigen, die nicht dabei gewesen sind. Wir haben über sehr wichtige Dinge gesprochen in Bezug auf den Verlauf des Unterrichtes und so weiter und so fort. Und da fehlt noch ein paar vielleicht Kleinigkeiten. Und zwar gibt es auch bei einem Unterricht bis gewisse Manieren, an die sich jeder Muslim zu halten hat. Über eine wichtige Sache haben wir gesprochen, das ist die Vorbereitung auf den Unterricht und auf die pünktliche Anwesenheit. Aber auch gibt es andere Sachen, die während dem Unterricht sind und auch nach dem Unterricht. Während dem Unterricht, dass man natürlich nicht den Unterricht stört, egal wodurch das ist, ob das durch ein Telefon ist oder ob das durch Reden mit jemandem anderes ist, egal was die Aufmerksamkeit nicht nur des Vortragenden, sondern die Aufmerksamkeit der zuhörenden Geschwister beeinträchtigt, all dies ist auch während des Unterrichtes zu unterlassen. Eine weitere Sache ist, dass man das während dem Unterricht auch so sitzt, wie es einem islamischen Unterricht würdig ist. Dass man nicht also mit ausgestreckten Füßen vor dem Vortragenden sitzt oder liegt, besser gesagt. Oder dass man manche Leute, wenn sie müde sind, Müdigkeit kann, dagegen ist kein Unkraut gewachsen, wie man sagt, aber man muss nicht, wenn man gähnt, den Mund öffnen und das auch noch dem Vortragenden zeigen. All dies gehört, wie gesagt, nicht zu den Manieren, die man machen sollte, schon gar nicht in einer islamischen Sitzung. Also es gilt nicht nur für die Sitzung, sondern für alle Sitzungen, auch wenn du mit deinem Vater sitzt. Dann nach dem Unterricht, natürlich über solche Sachen wurden Bücher geschrieben, ganze Bücher geschrieben, aber ich fasse das nur kurz zusammen. Und nach dem Unterricht, wenn es dann zu den Fragen kommt, ja, dann gehört eben auch zu den zum Anstand, dass man diese Fragen erstens sich dabei kurz fasst, mit der Frage zu stellen, und beim Kurzfassen der Frage sie genau stellt, präzise, damit es nicht heißt, damit nicht der Fragende die Frage stellt und danach, weil sie mehrdeutig war, gibt der Lehrer eine Antwort und dann heißt es, nee, ich habe das eigentlich nicht so gemeint. Ja, das hängt alles damit zusammen, weil die Frage nicht genau formuliert worden ist, nicht präzise formuliert worden ist und man sich nicht auf das Fragen vorbereitet hat. Normalerweise, jemanden respektierst und du möchtest ihm eine Frage stellen, dann überlegst du dir vorher genau, wie du diese Frage zu stellen hast, damit du auch die richtige Antwort auf deine Frage bekommst. Dann gehört auch, natürlich gibt es viele Gepflogenheiten, auch beim Fragestellen, dass man Fragen stellt, die nicht, man stellt Fragen, um was zu lernen. Man stellt Fragen, um was zu lernen. Man stellt keine Fragen, um zum Beispiel den Lehrer herauszufordern. Es gibt auch manche Leute, die stellen Fragen, um zu gucken, wie gut kennt er sich denn aus, zum Beispiel. Ja? Das alles macht man nicht. Oder man stellt auch keine Fragen, durch die man, also es kann ja sein, dass manche von uns viel Wissen angeeignet haben aus anderer Quelle. Okay? Dann gehört es auch nicht zum Anstand, dass man zum Beispiel die Frage stellt und dem Lehrer das Gefühl gibt, dass man eigentlich anderer Meinung ist, zum Beispiel. Ja? Es gibt viele Gepflogenheiten. Ich denke, die meisten von diesen Gepflogenheiten, der gesunde Mensch weiß, was er machen darf und was er nicht machen darf. Ja? Und ich spreche das an, nicht, Alhamdulillah, nicht, weil es irgendwie passiert ist, sondern Alhamdulillah, damit es gar nicht erst passiert und damit wir diese Sache immer weitergeben anderen Leuten, damit solche Sachen aus dem Weg geräumt werden. Tayyib. Dann natürlich gehört auch ganz wichtig, dass man sehr aufmerksam zuhört, weil manchmal stellen Leute Fragen, die eigentlich im Unterricht klar und deutlich beantwortet sind. Wenn man etwas nicht mitbekommen hat, dann man kann das auch freundlicher ausdrücken. Man kann zum Beispiel sagen, diese Sache wurde zwar im Unterricht behandelt, aber ich habe das nicht ganz verstanden, zum Beispiel, oder mir war das und das nicht klar. Aber so zu tun, als hätte der Lehrer die Sache sozusagen überhaupt nicht behandelt, dann das ist natürlich nicht gut. Sowohl finde ich für den Lehrer als auch nicht für den Schüler. Ja? Auf jeden Fall, es gibt viele Sachen dazu zu sagen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erstmal Aufrichtigkeit geben. Wir haben gesagt, dass der Ikhlas eine der wichtigsten Bedingungen für den Erfolg, dass man also weiß, warum man diese Sache lernt, in erster Linie, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, und dass man eben danach handelt und das auch anderen Menschen inshallah weitergibt. Tayyib. Der Text, inshallah, habt ihr den gefunden im Internet, der war zu finden. Und zwar geht es, wie gesagt, um den Text Zad al-Mustaqni' von Imam al-Hajjawi, rahimahullah ta'ala. Und dieser Text Zad al-Mustaqni' zu Deutsch übersetzt Proviant des nach genügsam Strebenden. Fikhtisar al-Muqni', das ist eine Kurzfassung eines Buches namens al-Muqni' von Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. Dieses Buch beginnt wie jedes andere Buch mit einer Einleitung, mit einer Eröffnungsrede. Wir lesen erst einmal diese Eröffnungsrede zusammen durch, okay? Und danach werden wir inshallah schauen, wie weit wir heute kommen. Denn die Eröffnungsrede beinhaltet sehr wichtige Informationen über die Methodik des Autors, was wir da eigentlich machen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Allah gebührt nicht aufhörender Lob, ihm gebührt die beste Form, auf die man ihn loben sollte. Allahs Salah und sein Salam seien auf den besten aller Auserwählten, Muhammad, ebenso auf seine Anhängerschaft, seinen Gefährten und jedem, der Allah auf vollkommene Weise dient. Folgendes. Dies ist eine Zusammenfassung des Fiqh-Buches Al-Muqni' des Imam Al-Muwaffaq Abu Muhammad. Es wird eine Ansicht erwähnt, sie ist die richtigste innerhalb des Madhab von Ahmad. Manche selten eintreffende Angelegenheiten habe ich weggelassen und andere wesentliche hinzugefügt. Der Eifer der Menschen hat nachgelassen und die Ursachen, die einem vom eigentlichen Ziel abhalten, haben sich vermehrt. Trotz ihres kleinen Umfanges umfasst sie so viel, dass man sie nicht ausweiten braucht. Außer durch Allah gibt es keine Zustandsänderung und keine Kraft. Er ist unsere Genüge und ein volltrefflicher Sachverwalter. Der Imam al-Hajjawi, rahimallahu ta'ala, beginnt im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sein Buch ebenfalls mit Bismillahirrahmanirrahim begonnen hat. Jetzt könnte jemand einwenden und sagen, nein, die Herabsendung des Koran al-Karim hat mit Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq begonnen. Lies im Namen deines Herrn. Das ist zwar von der chronologischen Reihenfolge her korrekt, aber der Koran, wie wir ihn heute vorfinden, beinhaltet oder beginnt mit im Namen Allahs des Alabamas vom Herzigen. Und das ist auch die Art Reihenfolge, in der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran Jibril bei der letzten Vorlesung vorgelesen hat. Insofern ist das, was für uns gilt. Und das für uns gilt, was natürlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam letztendlich hinterlassen hat. Man kann sich nicht auf Sachen stützen, die vorher waren, wenn der Prophet alaihi wasallam es im Nachhinein anders gemacht hat. Ich werde über ein paar Sachen im Vorwort ein paar Worte verlieren, inshallah. Allah gebührt nicht aufhörender Lob. Auch hier beginnt er mit dem Lob Allahs, weil Allah Azza wa Jal sein Buch auch mit dem Lob Allahs begonnen hat. Wenn ihr euch verinnerlicht, Alhamdulillahi Rabbil Alamin bedeutet, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Insofern ist das eine Nacheiferung der Worte, der Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala sein Buch ebenfalls geöffnet hat. Ich weise auf diese Sachen hin, weil das Kleinigkeiten sind, die man beim Lesen manchmal übersieht. Und es kommt nicht von ungefähr, dass der Autor mit solcher Reihenfolge anfängt. Ja? Warum? Weil er eben in jedem Schritt und in jedem Wort, was er verwendet, versucht er eben zu schauen, gibt es eine Möglichkeit, der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen? Gibt es irgendeine Möglichkeit? Weil er hätte auch anders anfangen können. Aber er beginnt so, damit er eben zusätzlichen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Allah azza wa jal gebührt nicht aufhörender Lob. Warum gebührt ihm nicht aufhörend? Weil auch seine Wohltaten nicht aufhörend sind. Wir schwimmen in den Ni'mah, in den Wohltaten Allah subhanahu wa ta'ala, die nicht aufhören, niemals. Und selbst wenn wir die Ni'am, das ist der Plural von Ni'mah, zählen wollten, das heißt die Wohltaten Allahs zählen wollten, die jetzt im Augenblick uns umfassen, das würden wir niemals zählen können. Und schon gar nicht alle anderen Ni'am. Denn Allah sagt, Azza wa Jal, und wenn ihr die Wohltaten Allahs zählen würdet, so würdet ihr das niemals tun können. sinngemäß übersetzt in Surat An-Nahl und in Surat Ibrahim. Das Wort Lob, Hamd, sowohl im Deutschen als auch, also im Arabischen auf jeden Fall und vielleicht sogar auch im Deutschen, gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Loben und Danken. Zwischen Loben und Danken. Loben auf Arabisch Hamida und Danken auf Deutsch Shakara, auf Arabisch Shakara. Ihr wisst vielleicht manchmal, man sagt Shukran, so Dankeschön, wenn man jemand das sagt. Ja. Beides ist ja irgendwie eine Form, Allah zu danken. Weil Allah tut dir etwas Gutes, dann lobst du ihn dafür. Ja. Aber, liebe Geschwister, es gibt mindestens zwei wesentliche Unterschiede zwischen Danken und Loben. Das Loben ist eine Tat der Zunge. Man kann nur loben, indem, also zumindest das Wort, arabische Wort Hamida, wenn man sich nicht, also im Deutschen andere Meinung hat, aber im Arabischen zumindest das Wort Hamida geschieht mit der Zunge. Es ist eine Ibadah, die ausschließlich sich auf die Zunge bezieht, das heißt auf die Aussagen, die man vollbringt. Und was heißt loben überhaupt? Loben, liebe Geschwister, haben manche Gelehrte definiert als folgt. Also was bedeutet Hamida, wenn jemand Tahmid macht? Was bedeutet das? Sie haben gesagt, das bedeutet, das ist eine freiwillige, schöne Beschreibung von demjenigen, der die Wohltaten erweist, weil er sie einem selbst oder einem anderen erwiesen hat. Also eine freiwillige, schöne Beschreibung von demjenigen, der die Wohltaten erweist, weil er sie einem selbst oder einem anderen erwiesen hat. Und hier sehen wir, das heißt, es ist eine Beschreibung. Ich beschreibe Allah subhanahu wa ta'ala durch schöne Worte, dadurch habe ich ihn gelobt. Und da das eine Sache ist, die ich freiwillig mache, ist es eine freiwillige Tat, logischerweise. Und wen lobe ich? Denjenigen, der eine Wohltat erwiesen hat, der das Gute gemacht hat. Aber nicht nur für mich, sondern auch für andere. Ja? Wenn ich dankbar bin, dann bin ich dankbar normalerweise, weil man mir etwas Gutes getan hat. Aber wenn ich Allah lobe, subhanahu wa ta'ala, dann kann das grundlos sein sogar. Und es kann sein auch, weil er anderen etwas Gutes getan hat. Insofern ist das ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Loben und dem Danken. Und auch der Dank, Shukr, nach unserem Verständnis, bezieht sich sowohl auf das, was man sagt, als auch das, was man tut und als was auch das, woran man glaubt. Das heißt, Dankbarkeit zeigt sich, indem man Allah lobt. Hamd, das ist eine Form. Dankbarkeit zeigt sich aber auch, indem ich das, was ich zum Beispiel erworben habe, an Kindern oder an Vermögen oder was auch immer, dass ich diese Sache verwende für Allahs Zwecke. Okay? Und Dankbarkeit zeigt sich auch, indem ich, wenn Allah mir etwas mitteilt, über das Jenseits zum Beispiel, dass ich daran glaube. Das ist die Dankbarkeit des Herzens. Also zeigt sich die Dankbarkeit in drei Aspekten, genauso wie der Iman sich in drei Aspekten zeigt. Für diejenigen, die ein bisschen Arabisch kennen, sie wissen, dass der Begriff Al im Arabischen bedeutet, der, die, das. Okay? Aber dieses der, die, das, wie auch im Deutschen, kann auch der Plural bedeuten. Weil manche Leute sagen, Alhamdu bedeutet das Lob. Aber das ist hier nicht damit gemeint. Sondern das Wort Al, wie auch in der Fatiha, das ist der Nutzen haben wir auch für den Koran, wie wir lesen, das Wort Alhamdu in diesem Fall ist ein Plural. Ist ein Plural Al. Okay? Und das bedeutet, deswegen wird es immer, nur man kann nicht, also ich kenne keinen Plural von Wort Lob. Ja? Man kann Lobschriften machen, Lobsagungen machen, ja? Aber wie dem auch sei, deswegen sagt man alle Formen des Lobs. Ja? Oder aller Lob, oder alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Jede Form des Lobs gebührt Allah azza wa jalla. Warum? Weil dieses Wort alle im Arabischen, wie gesagt, den Plural wiedergibt. Wie dem auch sei. Er sagte, ihm gebührt die beste Form, auf die man ihn loben sollte. Allahs Salah und Salam seien auf dem Gesetzten aller Auserwählten Muhammad. Das ist dieser Ausdruck, Sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet Salah und was bedeutet Salam? Oft wird dieser Ausdruck übersetzt, Allahs Segen und Friede oder Friede und Segen oder Barmherzigkeit oder wie auch immer, wird das übersetzt. Und das ist sicherlich, sind das verschiedene Arten, wie man das übersetzen kann. Und keine davon ist jetzt falsch und keiner davon ist absolut richtig. Warum? Weil diese Begriffe mehrere Bedeutungen beinhalten, die wir gleich sehen werden. Das Salah, wir alle wissen, was ist Salah. Nur, wenn Salah von einem Menschen gemacht wird, ist ja klar, er beginnt mit Allahu Akbar und beendet sein Gebet mit Assalamu Alaikum. Aber das Salah von Allah Azza wa Jal, darum geht es jetzt hier, das ist eine, die Salah von Allah ist die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, die Rahma. Das heißt, wenn Allah für jemanden Salah macht, dann gibt er ihm Barmherzigkeit. Dann erbarmt er sich seiner. Und es wird über einen der Tabi'un überliefert, heißt Abu al-Aliya, rahimahullah, dieser Überlieferer ist Israel Bukhari, dass er gesagt hat, Salah bedeutet, dass Allah die Person, in diesem Fall unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah diese Person bei seiner höchsten Engelschar lobt. Dass Allah diese Person in der höchsten Engelschar lobt. Okay? Und manche Leute, sie denken dann, dass das sozusagen die richtigste Bedeutung ist von dem Salah von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sagen, das ist kein Widerspruch. Denn die Barmherzigkeit Allahs beinhaltet vieles. Die Barmherzigkeit Allahs beinhaltet der Segen. Die Barmherzigkeit Allahs beinhaltet die Vergebung. Die Barmherzigkeit Allahs beinhaltet, dass Allah über dich gut spricht in der höchsten Engelschar. Insofern beinhaltet die Barmherzigkeit, dass Allah dir auch Erfolg verleiht. Ja? Dass Allah dich stärkt. Barmherzigkeit ist alles. Und alles Gute ist die Barmherzigkeit. Und deswegen ist das eine sozusagen ein Teil des anderen. Ja, das eine, was über Abu al-Aliya, rahimahullah, überliefert, ist ein Teil der Bedeutungen, die in der Barmherzigkeit stecken. Deswegen bitten wir Allah Azza wa Jal immer, dass er sich unserer erbarmt. Unser erbarmt, warum? Weil, wenn er sich unserer erbarmt, dann gibt er uns sowieso das, was für uns am besten ist. Und deswegen gehört es zu den besten Bittgebeten, dass man allgemeine Bittgebete spricht und nicht viel spezifiziert, weil Allah weiß besser Bescheid, was für dich gut ist und was für dich schlecht ist. Das Wort Salam, was oft mit Friede übersetzt wird, kommt vom gleichen Wortstamm wie Salama und bedeutet die Unversehrtheit. Deswegen, das ist eine Form des Friedes, dass man natürlich Allah gegenüber, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen verschont von seiner Strafe, dass Allah einen verschont vor seinem Zorn, dass Allah einen verschont in diesem Leben vor üblen Dingen. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie viele schlechte Dinge er von uns abgewandt hat, weil jemand zu uns gesagt hat, Assalamu alaikum. Ja, Assalamu alaikum ist, dass du jemanden wünschst, dass er verschont bleibt vor allem Übel. Das bedeutet der Ausdruck Fried. Okay? Und insofern, liebe Geschwister, bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala immer um sein Salah und um sein Salam. Deswegen, es hat sich eingebürgert im Laufe der Zeit, dass man das Salah für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam benutzt. Das heißt, man sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es hat sich eingebürgert, dass man, wenn man einen anderen Propheten erwähnt, dass man sagt alaihi salam, der Salam sei mit ihm. Okay? Aber das bedeutet nicht, dass man nicht das eine auch für das andere benutzen darf. Und das bedeutet nicht, dass man nicht auch Salah sprechen darf für einen ganz gewöhnlichen Menschen. Das sind keine Bittgebete, die reserviert sind für bestimmte Personen. Nur es hat sich eingebürgert, dass man das so verwendet und so soll man das auch grundsätzlich verwenden. Aber das heißt nicht, dass wenn man das für jemand anderes benutzt, dass es deswegen falsch wäre, weil es ist ja ein Bittgebet, das ich spreche und ich darf Bittgebete sprechen, wie ich möchte. Und wie Allah sagte im Koran al-Karim, Surat al-Tawbah, وَصَلِّ عَلَيْهِ مَخْ صَلَى فِي سِي. Und der Prophet hat dann gesagt, Allahumma salli ala und so und so. Ja, das heißt, gib Salah. Das ist die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dieser Segensgruß über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein ganz besonderer. Weil der Segensgruß über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Bittgebet, von dem nicht nur er etwas hat, sondern auch du selbst. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass es Engel gibt, die genau dafür beauftragt worden sind. Dass wenn jemand sagt sallallahu alaihi wasallam, dass sie diesen Gruß nehmen und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam übermitteln. Und dann hat der Prophet uns auch noch gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass jedes Mal, wenn eine Person sagt, sallallahu alaihi wasallam, wird seine Seele, alaihi salatu wasalam, wieder zu seinem Körper gebracht, sodass er diesen Friedensgruß wieder erwidern kann. Und daraufhin sagte einer der Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie kann das sein, wo du doch schon zu Staub und Erde geworden bist? Daraufhin sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Allah hat der Erde verboten, wortwörtlich heißt es, die Körper der Propheten zu fressen oder zu essen. Gemeint ist zu zersetzen. Insofern ist das eine Wohltat Allah subhanahu wa ta'ala, die er manchen Menschen gewährt und ganz besonders natürlich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insofern, liebe Geschwister, wenn man, und da gibt es noch eine sehr schöne Sache, und zwar wenn man sagt sallallahu alaihi wasallam, wenn man das ein einziges Mal sagt, dann Allah subhanahu wa ta'ala erwidert diesen Gruß für dich zehnfach, wie jede andere gute Tat ebenfalls. Ja. Insofern gehören diejenigen Menschen zu den Glücklichsten, die am häufigsten den Friedensgruß über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aussprechen, weil jedes Mal wissen sie, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das Gleiche zehnfach zurückgibt. Tayyib. Dann heißt es weiterhin, Allahs Salah und Salam seien auf dem besten aller Auserwählten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist die Auswahl der Auswahl. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von allen Menschen selbstverständlich die Muslime auserwählt. Und von den Muslimen hat er ganz besonders die Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam auserwählt, weil es ist die beste Gemeinschaft im Vergleich zu allen anderen Prophetengemeinschaften. Das heißt nicht, dass jede einzelne Person besser ist als jeder vorher war. Nein, gemeint ist, die Gemeinschaft als Ganze ist besser als die Gemeinschaft von allen anderen Propheten vorher. Und von dieser Gemeinschaft hat Allah subhanahu wa ta'ala das Volk Quraysh auserwählt und sie bestimmt oder hat für sie auserwählt, dass sie dort in der heiligen Stadt von Mekka hausen und für dieses Haus verantwortlich sind. Allah hat von diesem Quraysh von diesem Stamm Quraysh einen ganz bestimmten Zweig auserwählt, das sind die Banu Hashim, und von diesem Zweig Banu Hashim hat er Muhammad sallallahu alaihi wasallam auserwählt. Oder wenn du es anders sehen willst, er hat von den Menschen die Propheten erwählt und von den Propheten die Gesandten und von den Gesandten die fünf besonders Standhaften und von den fünf besonders Standhaften hat er Muhammad sallallahu alaihi wasallam auserwählt. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Salama, zu seiner Ehefrau Salama radiallahu anha, weißt du denn nicht, dass ich die Auswahl Allahs aus seiner Schöpfung bin, sallallahu alaihi wasallam? Wenn er uns das nicht mitgeteilt hätte, wer hätte es uns dann sonst nach ihm noch mitteilen können, sallallahu alaihi wasallam? Ebenso auf seiner Anhängerschaft. Also, da lernen wir gerade das, was ich vorhin gesagt habe, dass man nämlich sallallahu alaihi wasallam sagen darf, auch für andere Menschen, wie der Autor es gerade eben gemacht hat. Ja? Weil er sagt, sallallahu ala Muhammad wasallam, und auf seiner Anhängerschaft. Und auf seiner Anhängerschaft. Das Wort Anhängerschaft, liebe Geschwister, verwenden wir im Salah jedes Mal. Wir sagen, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim und so weiter. Dieses Bittgebet, was wir am Ende eines Salahs sprechen, dieses Bittgebet oder dieses Wort Al, was darin vorkommt, hat zwei Bedeutungen im Arabischen. Und es ist hier auf einer von beiden übersetzt worden. Damit du nur weißt, was du auf deinem Salah immer sagst. Ja? Das ist auch wichtig. Man weiß, was man betet. Ne? Al ist entweder die Anhängerschaft, das heißt alle, die ihm gefolgt sind, sallallahu alaihi wasallam, oder anders ausgedrückt die Muslime. Oder es bezieht sich auf seine Familie. Das heißt, auf die Muslime seiner Familie. Denn seine Familie sind zweigeteilt. Manche davon sind Muslime, manche davon sind Ungläubige. Wie halt bis an den heutigen Tag gibt es Leute, die aus der Familie des Propheten haben, die Muslime sind und die keine Muslime sind, ja, wie früher. Insofern ist die Ehre gebührt denjenigen, natürlich die Muslime von ihnen sind. Wenn man es nicht näher definiert, das heißt, wenn jemand einfach sagt, sallallahu ala Muhammad wa alihi zum Beispiel, und auch auf seinen Al, dann meint man damit jedem Menschen, der ihm gefolgt ist, sallallahu alaihi wasallam. Und daraus ergibt sich wunderbar für uns, Alhamdulillah, dass wenn jemand Salah macht, wenn jemand ein Gebet verrichtet, dann betet er letztendlich für jeden Muslim auf der Welt. Und deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, klopf dir nicht zu sehr auf deine eigene Schulter, wenn du irgendwas Gutes machst. Denn vielleicht ist das einfach nichts anderes als das Bittgebet, das dich von Hunderten von Millionen von Menschen erreicht hat, das Allah angenommen hat von ihnen. Ja? Und du bist dann der Grund dafür. Und wir kennen aus dem Koran al-Karim die Geschichte in Surat al-Kahf, wo Allah subhanahu wa ta'ala diese Schatztruhe vergraben lässt unter einer Mauer für zwei Waisenkinder. Warum? Aufgrund der Rechtschaffenheit eines ihrer Vorväter. Insofern ist das Gute, was diese Person getroffen hat, ja, ist nichts anderes als der Segen, den Allah subhanahu wa ta'ala einem seiner Vorväter gegeben hat. Insofern ist letztendlich, machst du, was du kannst, aber Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dir die Kraft dazu gibt, diese Tat auch wirklich umzusetzen, sonst niemand. Also das heißt, wenn wir einfach sagen Al, dann meinen wir damit alle Anhängerschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es sei denn, man sagt zum Beispiel sallallahu alaihi wa alihi wa tabi'ina lahu. Zum Beispiel, das würde bedeuten, oh Allah, schenke Heil und Barmherzigkeit und Heil dem Propheten Muhammad, seiner Familie und seinen Anhängern. Ja, dann wäre es deutlich, dass das Wort Al in diesem Fall eben die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezeichnet. Manchmal hört man auch Leute, die sagen Alihi at-tayyibin. Das heißt, O Allah, dein Salah und Segen sei für seine Anhängerschaft die Guten seiner Anhängerschaft. Die Guten seines Als, die Guten seiner Familie. Damit meint man eben die Muslime und nicht die Kuffar, wie zum Beispiel Abu Lahab oder irgendjemand anderes von seiner Familie. Und jedem, der. Und das meint er natürlich hier, er meint hier damit die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er hat gesagt, ebenso auf seine Anhängerschaft und seinen Gefährten, ja, seine Gefährten sind die Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Die Sahaba, liebe Geschwister, das ist der Plural von Sahabi. Sahiba auf Arabisch bedeutet mit jemandem zusammen sein oder mit jemandem befreundet sein, jemandem Gesellschaft leisten. Dieses Wort Sahiba, der Plural davon ist, die Person heißen Sahaba. Oder man kann auch sagen Ashab. Heutzutage würde man meistens sagen als Freunde Ashab. Ja? Aber das ist alles ein anderer Plural. Es hat sich aber eingebürgert, dass man Sahaba benutzt oder Sahb benutzt als diesen Begriff für diese Leute, die mit dem Propheten zusammen waren. Was ist ein Sahabi per Definition? Für wen beten wir hier gerade? Wir beten, liebe Geschwister, für jeden Menschen, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als gläubigen Menschen getroffen hat und in diesem Zustand gestorben ist. Das heißt, jeder Mensch, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seinen Lebzeiten getroffen hat, ja, also nicht im Traum oder irgendwie, sondern jemand, der ihn tatsächlich erlebt hat, mit ihm zusammen war. Ich sage nicht gesehen hat, aber kann auch sein, dass die Person blind war. Ja. Es geht darum, mit ihm zusammengekommen ist, an einer Khutba teilgenommen von ihm, an Unterricht teilgenommen, hinter ihm gebetet hat, ihn von Weitem gesehen hat, bei der Hajj dabei war. Ja. Diese Personen, während sie ihn gesehen haben, gläubig waren, und dann auch als gläubige Menschen gestorben sind, das ist ein Sahabi bei uns per Definition. Insofern, wenn jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, aber kein Gläubiger war, sondern den Islam erst später angenommen, nach seinem Ableben, dann ist er kein Sahabi per Definition. Oder wenn eine Person den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat und geglaubt hat, aber nachher vom Glauben abgefallen ist, dann ebenfalls gilt diese Person nicht als Sahabi per Definition, sondern hat sozusagen sein Sahabi-Dokument oder Zeugnis vernichtet. weil das alles ist ja, die wahre Ehre gebührt, dass man ein Muslim ist. Das ist die Basis von allem. Alles andere, was darauf aufgebaut ist, hat nur Wert, wenn man Muslim gewesen ist. Die Anzahl der Sahaba, liebe Geschwister, ist unterschiedlich. Manche sagen 90.000 Sahaba, manche sagen 100.000 Sahaba, manche sagen 110, manche sagen 120. Und Allah weiß am besten Bescheid, weil man sagt ja, dass bei der Abschiedspilgerfahrt um die 100.000 dabei gewesen sind. Ja? Aber das waren ja nicht alle. Es gibt ja auch Sahaba, die dabei nicht dabei gewesen sind. Ja? Tayyib. Warum machen wir speziell Dua für diese Sahaba, warum hat der Autor speziell gemacht für die Sahaba Dua? Weil sie die besten Menschen sind aus dieser Gemeinschaft und man sich keine edleren Menschen vorstellen kann als die Freunde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und alles, was du an religiösem Wissen erlernt hast, alles, was du an guten Taten verrichtest, alles, was du über Allah gelernt hast, über sein Buch gelernt hast, über seinen Propheten gelernt hast, ist alles überliefert worden, zwangsläufig über irgendjemanden von diesen edlen Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wären sie nicht gewesen, wäre die Religion nicht zu uns gekommen. Ja? Insofern, wer die Sahaba hochlobt, lobt seine Religion. Und wer die Sahaba verunglimpft, verunglimpft seine eigene Religion. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Religion uns so perfekt erreicht hat. Mit so vielen tausenden Texten, die wir über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam haben. Von dem ein Bruchteil der Muslim normalerweise kennt im Laufe seines Lebens. Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Warum? Warum? Weil die anderen Propheten, die vor uns gelebt haben, die hatten die gleichen Voraussetzungen. Die Sahaba radiallahu anhum, die haben meistens das, was sie gelernt haben, auswendig gelernt. Okay? Auswendig gelernt und auswendig weitergegeben. Das ist eine Fähigkeit, die kann jeder Mensch machen. Ja? Insofern, auch wenn es nur wenig ist. Okay, wieso haben nur die Freunde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Religion auf so vollkommene Art und Weise bewahrt? Das ist eine Sache, das ist zurückzuführen auf eben den Taufiq, auf den Erfolg, den Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verliehen hat. Ja? Weil die anderen Völker, die Jünger von Jesus a.s., die hätten das Gleiche machen können. Ja? Sie hätten auch das lernen können und lehren können. Und natürlich liegt es nicht nur an den Leuten selbst, es liegt auch daran, ob Allah subhanahu wa ta'ala diesen Jüngern Leute gegeben hat, die ihnen das Wissen wieder abgenommen haben und so ehrlich waren, es genauso wie sie es bekommen haben, weiterzugeben. Das ist ja die Überlieferungskette, die entscheidend ist. Ja? Und das gleiche bei den Kindern Israels mit Musa a.s. und so weiter und so fort. Insofern ist das eine Wohltat, die Allah subhanahu wa ta'ala diesen edlen Sahaba radiallahu anhum erwiesen hat. Und wie gesagt, wer mit ihnen zufrieden ist, ist mit Leuten zufrieden, mit denen Allah im Koran gesagt hat, dass er mit ihnen zufrieden ist. Und deswegen ist das eine Sache, die die Gelehrten der Aqidah ausdrücklich erwähnen, dass man mit den Sahaba zufrieden sein muss und auch für sie um Zufriedenheit erbittet. Dass man eben sagt, radiyallahu anhum. So hat sich das auch eingebürgert. Genauso wie man sagt, sallallahu ala Muhammad wa sallam, genauso wie man sagt über einen Propheten a.s. in der Regel, ja, sagt man über einen Sahabi, wenn man ihn hört, sagt man nicht einfach nur Abu Bakr oder Umar, wie der andere, wie dein Onkel, wie dein Sohn, sondern du sagst eben dahinter, radiyallahu anhu. Das heißt, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und manchmal sagt man, radiyallahu anhu wa ardahu. Das heißt, möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihn zufriedenstellen. Das ist natürlich noch schöner für diese Person. Insofern ist das eine Angelegenheit, die auch unsere Aqida betrifft. Der Autor sagt weiterhin, auf seinen Gefährten und jedem, der Allah auf vollkommene Weise dient. Im Arabischen steht nicht das Wort auf vollkommene Weise, steht nur um jedem, der ihn dient, aber gemeint ist, der ihm so dient, wie das, wie es vorgeschrieben ist. Insofern sind wir damit als letzte Kategorie auch, inshallah, damit gemeint, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, Allah subhanahu wa ta'ala so zu dienen, wie es ihm gebührt. Und wenn wir etwas wenn unsere Gebete makelhaft sind, dann bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diesen Makel beseitigt und uns diesen Makel verzeiht, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist. Er sagt weiterhin Folgendes. Dieser Begriff, liebe Geschwister, auf Arabisch Amma Ba'd, hört ihr sehr oft, wenn jemand eine Predigt hält und dieses Wort Amma Ba'd verwendet, weil dieses ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Sinn dieses Begriffs Amma Ba'd, was hier im Deutschen mit Folgendes übersetzt ist, oder man kann auch übersetzen, nun zum Thema. Nun zum Thema. Warum? Weil es geht hier um einen Abschnitt in der Rede. Und es gehört zur Kunst des Redens, dass man seine Worte geordnet vorträgt. Und das erste vorher war ein Lob und ein Bittgebet. So beginnt man seine Rede, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer seine Reden begonnen hat. Und danach geht es um den eigentlichen Text. Und man beginnt nicht direkt mit dem, was man eigentlich sagen möchte. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, sein Name ist gesegnet. Sein Name an sich ist segensreich. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Tabarakasmu Rabbik. Das heißt, segensreich ist der Name deines Herrn. Deswegen erwähnen wir den Namen Allahs immer vor dem Essen, vor dem Trinken, vor dem Lesen, beim Unterricht, im Salat. Warum? Weil dieser Name durch die Erwähnung den Segen herbeiruft. Okay? Und deswegen, durch diesen Namen vertreiben wir den Shaitan. Durch diesen Namen erinnern wir uns daran, an Allah subhanahu wa ta'ala zu denken und seiner zu gedenken und Ikhlas zu haben. Für wen machen wir eigentlich diese Tat? Er sagte Folgendes. Dies ist eine Kurzfassung des Fiqh-Buches Al-Muqna' des Imam Al-Muwaffaq Abu Muhammad. Dies ist eine Kurzfassung des Fiqh-Buches. Al-Fiqh, liebe Geschwister, das ist unser Thema. Darum geht es. Das ist diejenige Wissenschaft, die wir behandeln möchten. Also müssen wir wissen, was heißt Fiqh überhaupt. Denn das Wort Faqiha bedeutet auf Arabisch verstehen. Geläufiger ist der Begriff Fahima heutzutage. Fahima. Das heißt, dass man versteht. Und gemeint ist nicht anders, als dass man natürlich die Religion Allahs versteht. Nur ist das eine Teildisziplin. Das ist nicht die ganze Religion Allahs subhanahu wa ta'ala, sondern das ist ein Teil, eine Teilwissenschaft der islamischen verschiedenen Wissenschaften, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, die man geordnet hat, die man aufgeschrieben hat, die man geordnet hat, damit man das auch unterrichten kann. Was bedeutet Fiqh per Definition? Fiqh per Definition, liebe Geschwister, ist die Kenntnis um die praktischen Regelungen und um die detaillierten Belege. Ist die Kenntnis um die praktischen Regelungen und um die detaillierten Belege. Also noch einmal, es geht um die Kenntnis der praktischen Regelungen. Wir haben ja gesagt, verstehen oder das Verständnis, dass man das versteht. Damit ist die Kenntnis im arabischen Ma'rifa, das Wort Ma'rifa, bedeutet, liebe Geschwister, beinhaltet zwei Aspekte, zwei sehr wichtige Aspekte. Wenn man das verstanden hat, hat man auch ein beruhigtes Herz, inshallah. Alles, was wir über unsere Religion lernen, und das, was ich jetzt sage, gibt der deutsche Begriff nicht her. Okay? Und deswegen muss ich das erklären. Und dann versteht man das, und dann, ob man sich das auf Deutsch merkt, auf Arabisch merkt, ist natürlich dann egal. Der Begriff Kenntnis soll zum Ausdruck bringen, das Folgendes. Unsere gesamte Religion, liebe Geschwister, lernen wir, oder alles, was wir über unsere Religion wissen, wissen wir entweder hundertprozentig oder mit großer Wahrscheinlichkeit. Alles. Es gibt Dinge, darüber gibt es keinen Zweifel. Der Iman an Allah, der Iman an seine Engel, die sechs Pfeiler des Iman. Es gibt, aber auch bei den Ibadat gibt es Dinge, da gibt es keinen Zweifel darüber, dass man fünfmal pro Tag beten muss, dass diese Gebete zu bestimmten Zeiten verrichtet werden und so weiter. Es gibt Dinge, darüber gibt es keinen Zweifel, weil sie entweder im Koran al-Karim klar und deutlich stehen oder weil sie in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam klar und deutlich stehen oder weil die Gelehrten sich alle darüber geeinigt haben und meistens genau deswegen, weil es so klar und deutlich im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben steht. Aber das ist nicht alles im Fiqh. sondern im Fiqh werden wir auch Dinge lernen, die nicht auf der allerhöchsten Stufe der Gewissheit sind. Das heißt, man lernt das und man ist davon überzeugt. Es gibt Dinge, darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten. Okay? Und auch wenn du noch so überzeugt bist von einer Meinung, du bist davon, vielleicht sagst du, ich bin 100% davon überzeugt. Okay? Aber in Wirklichkeit, bei genauer Betrachtung, gibt es auch Hinweise, die dafür sprechen, dass deine Meinung eigentlich nicht 100% gültig ist und richtig ist. Die ist zum Beispiel 90%, 80%, 70%, 99% ist sie richtig. Und was ich damit sagen will ist, das genügt für uns auch. Es genügt für uns, überzeugt zu sein von einer Sache und dann urteilen wir schon. Okay? Das heißt, wenn wir überzeugt sind davon, aufgrund der Beweise natürlich, die man, also aufgrund der Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Die Mittel sind zum Beispiel der Koran, die Ayat des Koran, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Ijma', die Qiyas, die arabische Sprache, teilweise auch die Logik und so weiter. Ja? Das sind alles natürlich Beweismittel. Ja? Und wenn wir zur Überzeugung gekommen sind, dass eine Sache haram ist, dann sagen wir, die Sache ist haram. Auch wenn wir nicht 100% davon überzeugt sind. Weil es könnte ja auch sein, dass die Sache aufgehoben worden ist, abrogiert worden ist. Ja, es gibt Dinge, die waren eine Zeit lang halal und wurden haram. Und es gibt Dinge, die waren eine Zeit lang haram, die wurden danach halal. Ja? Und manchmal ist das ein Grund für Meinungsverschiedenheit unter den Ulama. Du bist davon überzeugt, aber es gibt andere, die davon andersrum herum überzeugt sind. Was ich nur damit sagen will ist, es ist normal, dass man manchmal mehr als eine Ansicht hört, dass es verschiedene Ansichten gibt. Und deswegen sagt der Imam genau in dem darauf folgenden Satz, es wird eine Ansicht erwähnt, sie ist die richtigste innerhalb des Madhab von Ahmad. Ja, das ist der Grund für diese Einführung, inshallah. Dies ist eine Kurzfassung des Fiqh-Buches Al-Muqna. Al-Muqna, liebe Geschwister, ist ein Fiqh-Buch nach dem Vorbild, was wir hier haben, beziehungsweise umgekehrt. Das heißt, das Muqna ist ein Buch, das aus ungefähr, ich habe es mir mal aufgeschrieben, besteht aus ungefähr 450 Seiten, okay, aus 450 Seiten, DIN A4 Seiten. Aus 450 DIN A4 Seiten, ungefähr. Okay? Nur damit man eine Vorstellung hat. Und das ist sozusagen die Zusammenfassung von diesem Buch. Ja? Aber 450 Seiten ist gar nichts im Vergleich zu dem, für den großen Werken. Wo man in die Bibliothek gehen, da sieht man, dass es so viel größere Bücher gibt. Ja? Auf jeden Fall, das ist relativ klein. Und wir haben ja letztes Mal erwähnt, dass es verschiedene Bücher gibt und das ist eine der kurzen Fassungen. Jetzt sagt er, kommen wir zum nächsten Satz. Imam Abu Muwaffaq Abu Muhammad, das ist Ibn Qudamah, darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Es wird eine Ansicht erwähnt. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, oh lieber Leser, ich mache dir das Leben sehr einfach. Nimm bitte diese eine Ansicht, halte dich daran und diene Allah subhanahu wa ta'ala dadurch. Und die Sache ist erledigt. Ich erspare dir die Diskussionen, ich erspare dir die ganzen Beweisführungen, ich erspare dir alles andere. Das habe ich schon für dich gemacht. Nimm einfach das Zusammenfassung von dem, was ich sozusagen erfahren habe. Okay? Aber natürlich nicht, was er erfahren hat, sondern er sagt eben, innerhalb des Madhab von Imam Ahmad. Der Madhab von Imam Ahmad, was ist das? Der Begriff, erstmal Ahmad, gemeint ist damit der Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Dieser Imam, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein, ist einer der bekanntesten Gelehrten der Ahl Sunnah wal Jama'a, der im dritten Jahrhundert gelebt hat, wie fast alle der bekannten Imame des Fiqh. Und er hat, rahimahullah ta'ala, das Glück gehabt oder den Segen von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, dass er viele Schüler gehabt hat, die sein Wissen, was er ihnen beigebracht hat, geordnet haben, aufgeschrieben haben und dann den Generationen danach weitergegeben haben. Okay? Und sie haben auch das, was er gesagt hat, teilweise weiterentwickelt und auf neue Situationen angewandt und so weiter und so fort. Und das ist es, was man als Madhab bezeichnet. Man Deutschen sagt man meistens Rechtsschule. Ja? Das heißt, es sind diejenigen, die sich prinzipiell stützen auf die Regeln, die dieser Imam, auf diese Regeln und auf die Ansichten, die dieser Imam, rahimahullah ta'ala, hinterlassen hat. Ja? Und da gibt es natürlich verschiedene Rechtsschulen, wie wir alle wissen. Und eine davon ist die sogenannte hanbalitische Rechtsschule. Und das ist die, sozusagen dem Imam Ahmad zugeschrieben wird. Ja? Ich sage zugeschrieben wird, weil es gab ja, weil niemand von ihnen hat irgendwie, ist irgendwie zum Bürgeramt gegangen und hat gesagt, ich möchte einen Verein anmelden und der heißt Hanbaliya. Sondern es ist einfach, durch seinen Bekanntheitsgrad ist, statt dass man die Leute fragt, ja, was ist deine Ansicht über das und was ist deine Ansicht über dieses und was ist deine Ansicht über das, sagt einfach immer zu, ich folge prinzipiell dem Madhab von Imam Ahmad bin Sa'd. Verstehst du? Das ist ähnlich wie beim Koranlesen. Beim Koranlesen, nach welcher Lesart liest du? Ja, ich lese nach der Lesart Hafs an Asim. Okay, das war's fertig, dann wissen wir schon, wie du liest. Ja? Statt dass er den Koran ganz vorträgt, doch er nur diesen Satz sagen und ich weiß schon, was er damit meint. Ja? Also das ist, was damit ausgesagt werden soll. Ansonsten, und was er sich beschränkt, er beschränkt sich, der Autor beschränkt sich auf diese Rechtsschule. Er beschränkt sich auf diese Rechtsschule. Und seine Aussage, sie ist die richtigste innerhalb des Madhab, daraus verstehst du automatisch, dass es innerhalb des Madhabs manchmal mehr als eine Aussage gibt. Ja? Und das ist auch ein wichtiger Aspekt zu wissen, dass die Imame, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein, und ihnen Barmherzigkeit schenken, sie haben auch selbst teilweise verschiedene Ansichten gehabt zu einem und demselben Thema. Ja? Das heißt, teilweise haben sie zu einem gleichen Thema mehrere Meinungen geäußert. Einmal links, einmal rechts, einmal oben, einmal unten. Teilweise vollkommen verschieden. Und womit das zusammenhängt, gibt es verschiedene Ursachen, aber eine wichtige Ursache ist, dass jeder Mensch, egal wie gelehrt er ist, er entwickelt sich im Laufe seines Lebens. Und er lernt etwas dazu. Du wirst niemanden finden, der Anfang seines Lebens alle die gleiche Meinung hat, wie am Ende seines Lebens. Okay, das gibt's nicht. Ja? Wie heißt es? Und deswegen diese Angelegenheit ist eine normale Sache. Aber die Frage ist dann trotzdem, welche dieser Ansichten sind für uns relevant? Und das hat der Imam uns abgenommen, diese Aufgabe. Und deswegen ersparen wir das. Er hat sich zwar an ganz wenigen Stellen nicht daran gehalten, an diese Methodik, auf die wir inshallah dann im Laufe des Unterrichts immer verweisen werden. Aber das ist nicht weiter relevant. Ich möchte aber noch einmal betonen, für die Methodik unserer Unterrichte. Wir lehren, unser Ziel ist es nicht, den Madhab von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala zu lehren. Okay? Das ist ein Nebeneffekt, ein schöner Nebeneffekt, den wir haben und von dem jeder profitieren kann, der sagt, wallahi, ehrlich gesagt, ich möchte mich prinzipiell an den Madhab von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala halten, weil ich ihn als einen vertrauenswürdigen Imam ansehe und deswegen, damit ich eine klare Linie in meinem Leben habe, möchte ich mich an den Madhab des Imam halten. Das kannst du machen, nur es geht ein bisschen gegen die Überzeugung eines jeden Vortragenden, ja, dass er etwas unterrichtet, wovon er selbst nicht überzeugt ist. Es sei denn, er sagt, ich unterrichte euch den Madhab von Imam Ahmad. Aber das ist nicht das Ziel. Denn unser Ziel ist es, die Religion Allahs zu lernen. Und wenn wir in bestimmten Punkten genau wissen, dass er war ja auch nur ein Mensch. Und wenn wir wissen, dass er in einer bestimmten Angelegenheit eine Ansicht vertreten hat, die weniger richtig ist, und die Ansicht von Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala entspricht der Wahrheit eher, warum sollten wir dann an einer Ansicht eines Menschen festhalten, der weder unfehlbar ist, noch ist er ein Prophet, noch hat er Eingebung bekommen oder sonst irgendetwas. Ja? Insofern sind es Menschen, die Tatsache, dass sie verschiedene Ansichten zu einem Thema haben, bedeutet ja gerade, dass er einsieht, dass er eine falsche Ansicht gehabt hat und eine neue Ansicht jetzt hat. Ja? Und ganz bekannt ist das über Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala überliefert, deswegen hat er den sogenannten alten Fiqh und den neuen Fiqh. Weil als er dann später im Laufe seines Lebens nach Ägypten verreist ist, hat er neue Sachen kennengelernt und neue Informationen ergattert und hat vieles verändert von seinen Ansichten in seinem Fiqh. Insofern, liebe Geschwister, uns ist wichtig, dass wir die Religion lernen gemäß dem, was uns am klarsten erscheint von, und am besten übereinstimmend erscheint mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Regeln, die die Gelehrten, die Imame selbst aufgestellt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Manche selten eintreffende Angaben, das heißt, manchmal kann es sein, dass wir was anderes sagen, als was im Text steht. Das will ich damit nicht zusammenfassend sagen. Meistens ist es natürlich nicht der Fall, aber manchmal kann das sehr wohl der Fall sein. Er sagte, manche selten eintreffende Angelegenheiten habe ich weggelassen und andere wesentliche hinzugefügt. Also, er hat zwar prinzipiell das Buch Al-Muqna' gekürzt, aber er hat gesagt, ich habe mich da nicht hundertprozentig daran gehalten, aus bestimmten Gründen. Das hat nichts zu tun damit, dass er ungenau war, oder es hat nichts damit zu tun, dass er der Meinung ist, dass er, dass seine Beispiele besser sind als die vom Ibn Qudama. Nein, das hat damit nichts zu tun. Sondern es hat damit zu tun, dass die Beispiele, die man anführt, sollen in der Regel Beispiele sein, die für uns im Alltag eine Rolle spielen. Was bringt es, wenn er ein Autor hat, was schreibt und Worte und Beispiele verwendet, mit denen der Leser nichts anfangen kann? Okay? Oder wenn er Beispiele verwendet, die so gering, die so selten eintreffen in seiner Zeit, dass er sagt, nee, statt dass ich dieses Beispiel nutze, ich lieber ein anderes. Oder das vielleicht hat bei meinen Schülern immer Probleme gemacht, also wähle ich noch ein besseres Beispiel für sie. Oder ein zweites und ein drittes und ein viertes Beispiel und so weiter und so fort. Ja? Insofern, das ist, was er meinte, dass er manche Sachen hinzugefügt hat, beziehungsweise weggelassen hat. Und dann kommt jetzt ein sehr entscheidender und wichtiger Satz zu seiner Methodik. Er sagte, der Eifer der Menschen hat nachgelassen, und die Ursachen, die einem vom eigentlichen Ziel abhalten, haben sich vermehrt. Er will damit sagen, das ist seine Begründung, warum er diesen Kurztext gefasst hat. Der Begriff Kurztext natürlich in der deutschen Literatur hat eine ganz andere Definition, das meine ich jetzt nicht. Ich rede jetzt hier von dem, was ich als Matten letztes Mal erklärt habe. Er sagt, der Eifer der Menschen hat nachgelassen. Das heißt, er will damit sagen, im Vergleich zu den Menschen früher, ja, im Vergleich zu den Menschen früher, sind sie in der jetzigen Zeit nicht mehr so eifrig im Streben nach Wissen. Und damit die Leute trotzdem ihren Fiqh lernen können und nicht abgeschreckt werden durch große Wälzer, ja, aus dem 4. oder 5. Jahrhundert, oder später oder früher, fasse ich das kurz, sodass die Person sozusagen einen schönen Text nimmt, sie liest diesen Text, sie lernt diesen Text und danach, wenn sie danach noch Zeit hat und noch Lust hat, kann sie immer noch ein größeres Buch aufschlagen. Aber wenn jemand von vornherein ein 20-wendiges Buch aufschlägt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Buch zu Ende liest und eifrig genug ist und die Kraft hat und die Zeit hat auch, ist geringer, sagen wir mal. Nicht viel zu gering, aber ist halt sehr gering. Und deswegen gehört es auch zur Weisheit, dass man als Lehrer schaut auf die Leute, die vor einem sind, und dass man dementsprechend einen Text wählt, der für die Leute, inshallah, nicht von zu großem Umfang ist. Deswegen, liebe Geschwister, damit ihr keinen Schrecken bekommt, diese Sätze, die wir lesen, die sollten, inshallah, möglichst klar und deutlich sein. Aber manchmal sind sie ein bisschen verschachtelt oder sie beinhalten ein paar, so sagt man, also versteckte Informationen. Ja? Deswegen schreibt man sich das dazu. Und je mehr du dazu schreibst, desto schöner ist es für dich. Aber wenn du diese Sätze gut verstehst, dann hast du deinen Fiqh gut verstanden. Deswegen, wie ich gesagt habe, manche Leute haben gesagt, wer Zad al-Mustaqna gut versteht, der kann sogar als Richter arbeiten. Ja? Weil das ist sozusagen, der ganze Fiqh ist hier im Wesentlichen beinhaltet. Die Aufgabe eines Richters oder eines Mujtahid oder so, das Problem ist ja nicht, dass er diese Texte, das Problem ist nicht, diese Texte zu verstehen. Das Problem ist dann, diese Texte richtig anzuwenden, was man am Arabischen als Tachrij bezeichnet. Ich lerne irgendein Beispiel hier, wir werden das lesen im Tahara-Kapitel, gibt es Beispiele, die er erwähnt, aber dass man jetzt diese Beispiele überträgt auf die heutige Zeit, was sind die entsprechenden Umstände, und welches und wie können wir das Urteil übertragen auf unsere heutige Zeit? Das ist die Aufgabe des Mujtahid und das manchmal nicht so einfach. Ja? Und deswegen hat das auch sehr viel mit Intelligenz zu tun. Allah subhanahu wa ta'ala gibt, es ist genauso wie er die Augen gegeben hat und nicht jedem Augen Licht gegeben hat, genauso gibt er Intelligenz, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Insofern, Intelligenz ist teilweise natürlich, kann man das erwerben, aber teilweise ist auch Gott gegeben. Tayyib. Also wenn ich natürlich meine mit teilweise erwerben, natürlich indem man den Regeln folgt, die Allah einem aufgestellt hat in diesem Leben, um das zu erwerben. Ja. Nicht, weil der Rizq kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat auch die Regeln aufgestellt, wie man Rizq bekommen kann, oder? Tayyib. Deswegen also das, was damit gemeint sein soll. Der Eifer der Menschen hat nachgelassen. Noch ein kleiner Hinweis wegen der Sache mit Madhab, mit den Rechtsschulen. Im Laufe der islamischen Geschichte gab es viele Rechtsschulen. Es gab viele Rechtsschulen, die entstanden sind, die uns auch teilweise übermittelt worden sind. Es gab natürlich die bekannten vier Rechtsschulen. Von der chronologischen Reihenfolge hat man mit die Hanafiya zurückführend auf Imam Abu Hanifa rahimahullah, und man meint damit die Malikiya, die zurückführend auf Imam Malik ibn Anas rahimahullah, und dann die Shafi'iya, zurückführend auf Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, und die vierte eben die Hanbalitische, die Hanbaliya, zurückführend auf Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Das ist die chronologische Reihenfolge. Aber es heißt nicht, dass es nicht auch andere gab. Es gab auch andere. Es gab die Awza'iyya, es gab die Tabariyya, es gab die Thawriyya. Insofern, nur nicht diese ganzen Rechtsschulen sind uns alle komplett so schön überliefert worden wie diese vier. Und von den einfachen Muslimen auf der Welt, sie folgen im Grunde genommen diese vier Rechtsschulen hauptsächlich. Ja. Allah hat sie halt gesegnet, wie er keine anderen gesegnet hat. Aber das heißt nicht, dass das jetzt die gelehrtesten Menschen gewesen sind, ja, weil keiner zweifelt, dass die Sahaba radiallahu anhu gelehrter waren als die vier Imame. Tayyib. Aber es hat sich eben anders entwickelt, als die Menschen es teilweise vielleicht gerne hätten. Tayyib. Er sagt als letzten Satz, trotz ihres kleinen Umfanges, gemeint ist die Kurzfassung, ja? Trotz des kleinen Umfanges dieser Kurzfassung umfasst diese Kurzfassung so viel, dass man sie nicht ausweiten braucht. Und das ist eine Art, das ist, was ich gerade eben gesagt habe, es ist kurz, aber ausreichend. Kurz und ausreichend. Und vielleicht ein kleiner Hinweis, das ist eine Art Selbstlob. Das ist eine Art Selbsttazkiya, kann man sagen. Ja? Diese Art von Selbstlob, liebe Geschwister, ist grundsätzlich, prinzipiell, ist es eine verpönte Sache, soll man nicht machen. Aber in manchen Fällen ist das eine Sache, die in Ordnung ist. Ja? Wenn es also einen guten islamischen Grund gibt, warum man sich selbst oder sein eigenes Werk loben soll und es auch berechtigt ist, dann soll man das machen. Ansonsten soll man das prinzipiell lieber weglassen. Denn Selbstlob kann zur Überheblichkeit führen und kann dazu führen, dass die Leute dich ebenfalls loben, was ein Problem sein werden für deine zukünftigen Taten sein kann. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Uhthu turaba fi wujuhil maddahin." Er sagte, nehmt Sand und schmeißt ihn in das Gesicht der Leute, die andere loben. Ja, gemeint ist, es eine Person, andere lobt vor anderen, das ist eine Sache, die soll man auf keinen Fall machen. Willst du jemanden loben oder kritisieren, mach das unter vier Augen, sodass kein Mensch das mitkriegt. Okay? Warum? Weil du zerstörst dadurch die andere Person. Du machst die andere dadurch kaputt. Ja? Und du sollst das ja gerade nicht machen. Aber der Beweis, dass es manchmal erlaubt ist, ist in der Sura von Yusuf. Sura Yusuf, a.s. Im Koran al-Karim heißt es, اجعلني على خزائن الأرض. Das heißt, Yusuf sagte zum Herrscher Ägyptens, sinngemäß, mach mich zum Verantwortlichen oder setze mich über die Schätze ein. Das heißt, er sollte der Verwalter der Schätze sein in dieser Regierung. Ja? Und diese Inni Hafidun Alim, der sagte, eben hat sich dann selbst gelobt, dass er darauf gut aufpassen kann, ein guter Bewahrer ist und dass er auch vertrauenswürdig ist. Das sagte Yusuf Alaihissalam. Aber wie gesagt, erstens, er ist berechtigt, so etwas zu sagen, als ein Prophet Allahs. Das heißt, er ist wirklich ein vertrauenswürdiger Mensch. Und zweitens, darin ist ein guter islamischer Nutzen. Denn wenn du weißt, dass unvertrauenswürdige Menschen auf die Schätze aufpassen würden, dann sollst du dich selbst vorschlagen. Und genauso ist auch ein Sahabi einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat gesagt, اجعلني إمام قومي, das heißt, mach mich zum Imam meiner Leute, zum Vorbeter meiner Leute. Und der Prophet hat gesagt, okay, du bist ihr Vorbeter, du bist ihr Imam. Ja? Und das macht er sicherlich, weil er davon überzeugt war, dass er diese Aufgabe übernehmen kann, weil seine Leute einen Imam brauchen. Und er ist derjenige, der vielleicht von sich weiß, dass er am meisten vom Koran kennt und sich am besten auskennt, dann tritt er eben selbst vor. Tayyib, liebe Geschwister, wir haben jetzt schon ein bisschen die Zeit schon überzogen, die wir eigentlich uns vorgenommen haben. Wir haben uns vorgenommen, eine Stunde ungefähr, sodass wir die letzten Minuten für eventuelle Fragen reservieren können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Der letzte Satz lesen wir noch. Außer durch Allah gibt es keine Zustandsänderung, keine Kraft. Das heißt, das ist dieser arabische Ausdruck, la hawla wa la quwwata illa billah. Hawl ist eben Zustand oder Zustandsänderung. Das heißt, da gibt es verschiedene Bedeutungen und unter anderem bedeutet dieser Ausdruck, dass ein Mensch, wenn er ein Sünder ist oder wenn er weit weg ist von Allah subhanahu wa ta'ala, diesen Zustand kann niemand ändern außer Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern soll man sich an ihn wenden. Und genauso, es gibt keine Kraft außer durch Allah. Gemeint ist, wenn du rechtgeleitet bist und du Alhamdulillah auf einem guten Weg bist, dann gibt es keine Kraft, die dich auf diesem Weg halten kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern, ob du zum Weg der Rechtgeleiteten kommen möchtest oder ob du auf dem Weg der Rechtgeleiteten bleiben möchtest, in beiden Hinsichten brauchst du die Kraft Allah subhanahu wa ta'ala, brauchst Allah azza wa jalla. Und deswegen sagen wir in der Fatiha, Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. Das heißt, dir allein dienen wir, dadurch nähern wir uns Allah subhanahu wa ta'ala. Und Iyyaka nasta'in bedeutet, und dich allein bitten wir dafür um Hilfe. Ja? Das heißt, wir brauchen Allahs Hilfe auch dabei, dass wir auf seinem Weg laufen. Und er ist unsere Genüge, Hasbuna heißt das, er ist unsere Genüge. Das heißt, Allah genügt dem Menschen vollkommen. Wenn Allah mit dir ist, brauchst du niemanden sonst. Und er wird dafür sorgen sogar, dass die Leute dich unterstützen werden. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala hinter dir steht, dann kann sich die gesamte Welt auf den Kopf stellen. Sie werden dir niemals irgendeinen Schaden hinzufügen können. Unmöglich. Ja? Und das ist das Wort, das Ibrahim alayhi salatu wassalam gesagt hat, als man ihn ins Feuer geschmissen hat. Er sagt, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Er sagte, Allah ist meine Genüge und ein volltrefflicher Sachverwalter. Und Allah azza wa jalla hat ihn belohnt dadurch, dass er gesagt hat, Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah hat das Feuer angeordnet, kühl zu sein und angenehm für Ibrahim alayhi salat. Und so hat es ihn nicht verbrannt. Wir kennen die Geschichte in der Quran al-Karim. Deswegen sagen wir, Hasbun Allah wa ni'mal wakil, soll man immer sagen, das ist eine Art Bittgebet zu Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.